die ausländischen Persönlichkeiten lobpreisen den Marschall Kim Jong-un. Der Vorsitzende der Sozialistischen Partei Benin sagte, die Verleihung des Titels Marschall der DVRK an Genossen Kim Jong-un sei die Widerspiegelung des einmütigen Wunsches des koreanischen Volkes und der Völker der Welt. Der Leiter der Delegation der Kim-Jong-Ilismus-Studiengesellschaft im fernen Osten Russland betonte, Kim Jong-un kenne sich mit hervorragender Weisheit und Armeeführungskunst in den verschiedenen Bereichen wie der Politik und des Militärwesens aus. Ein solcher Mann sei nirgends auf der Welt zu finden. Die Vorsitzende der Friedens- und Einheitspartei Russlands sagte, Kim Jong-un, der die Weltpolitik führe und sich um die Epoche und Menschheit große Verdienste erwerbe, sei ein echter Patriot und der Verteidiger der Souveränität und Gerechtigkeit. Der Vorsitzende der Gesellschaft für Freundschaft mit Korea und der Vorsitzende der Dänemark-DVRK-Freundschaftsgesellschaft hoben hervor, Kim Jong-un führe die Partei, Armee und das Volk der DVRK zum Sieg. So beneiden sie sehr das koreanische Volk unter seiner Führung.